Glaubte, sie sei noch ein Mädchen, dann war sie eine Frau. Lachte mich an wie die Sonne aus ihrer Augen blau. Sagte mir herrliche Worte, nahm meine Hände sacht. Führte sie an ein Feuer mitten in der Nacht. Glaubte, sie hätte noch keinen, aber sie hatte einen Mann. Der lag in seinem Ehebett 10 Häuser nebenan. Machte mir kein Gewissen, es war wunderschön, aber ich kann's nicht verstehen.